den 7. Mai 1768. Die Nachwelt wird es nicht für möglich halten, welche Riesen der Papst zu exkommunizieren wagte. Er verdiente wahrhaftig, dass die gesalbten Majestäten ihn mit faulen Äpfeln traktierten. Was er ihnen versagt, ist des Forderns nicht wert. Eine gute Hammelkeule ist saftiger als das ganze göttliche, jungfräuliche Fleisch. Ich weiß nicht, was aus der Sache werden soll. Der alte Seiltänzer, über den Sie lachen, mag zusehen, wie er sich aus dem Handel zieht, in den er sich verwickelt hat. Friedrich der Große, Ante Allembert.